Susan Vega ist seit mehr als 30 Jahren im Geschäft. Fast jeder kennt ein Lied von ihr, sei es nun Tom's Diner, Marlena on the Wall oder Luca. Im Laufe der Jahre wurde es aber deutlich ruhiger um die Sängerin, die dennoch kontinuierlich neue Platten veröffentlichte. 2011 entstand dann das Theaterstück Carson McCullers Talks About Love, in dem sich Vega mit der großen US-amerikanischen Schriftstellerin beschäftigte. In 2 Wochen erscheint nun Lover, Beloved, Songs from an Evening with Carson McCullers. Dies Album zu bewerben, ist Susan Vega derzeit in Deutschland unterwegs und vor der Sendung haben wir sie getroffen. Gleich können wir sie im Gespräch hören. Jetzt aber gibt's mal ein Lied aus dem noch unveröffentlichten Album und das heißt We of Me. My squeezed heart divides into two wide wings. World is a sudden place if you don't belong to anything. No one may have got it wrong, 'cause there's one more who could be wrong. This must be the irony of fate. I and the world are always separate. All other people have a we to claim, except for me and my own name. I belong to being with the two of you. We make three as a family. That is why you're the we of me. Susan Vega mit dem Stück We of Me aus dem Album Lover, Beloved, Songs from an Evening with Carson McCullers. Und jetzt ist Susan Vega hier bei mir im Studio. Hi. Hi. Carson McCullers ist bei uns wohl bekannt. Ihr berühmtestes Buch ist The Heart is a Lonely Hunter. Das Herz ist ein einsamer Jäger von 1940. Die Autorin starb bereits 1967. Was macht Carson McCullers für Sie so wichtig und vielleicht auch aktuell? Well, I've always felt her character to be very modern. Her issues of gender. She was bisexual and considered herself to have a dual nature. This is very modern. I think she would be thrilled to know that gay people can marry each other in these days. And the other things that she wrote about also feel very modern to me. She wrote about young women. She wrote about black people and their struggle. I think she would be amazed to know that we still need to use the Black Lives Matter hashtag. These things, the shootings that have been happening in the United States, I mean, would concern her greatly. And these are all the things she wrote about. Also sie hält Carson McCullers für eine sehr moderne Figur. Sie hat sich mit Genderfragen beschäftigt, sie war bisexuell. Sie würde sicherlich hoch erfreut sein, zu erleben, dass heute Schwule und Lesben heiraten können. Sie hat für junge und über junge Frauen geschrieben. Sie hat über Schwarze geschrieben. Das muss man sich auch nochmal vorstellen, zu einer Zeit, dass das nicht opportun war. Und insofern ist sie auch modern, wenn wir anschauen, was gerade auch passiert. Also dass Black Lives Matter heute eine Rolle spielen muss. Die Schießereien, also die Ermordung Schwarzer in den USA, das ist schon alles sehr modern. Welcher Aspekt der Person Carson McCullers, die ja ein von furchtbaren Krankheiten geprägtes Leben hatte, interessiert sie am meisten? What really impresses me is her determination and her stamina, how she was able to persevere until the very end, right until the very end. She outlasted almost everyone in her life, including her husband. She took a lot, but she also gave a lot in her spirit. So I think in spite of these diseases, which was really tragic for her to have come down with rheumatic fever so young, she had this great spirit. She was going to write no matter what, and she was just going to keep going. And I love that about her. Also was sie an ihr bewundert und was sie an ihr interessiert, ist diese Zielstrebigkeit und diese Kraft, die Carson McCullers entwickelt hat. Sie hat eine ganze Menge Leute überlebt, inklusive ihres Ehemannes. Und sie hat einfach immer weitergemacht mit diesem freien Geist. Und trotz dieser Erkrankung, also dass sie ganz früh am rheumatischen Fieber zum Beispiel erkrankt ist, was sie ihr Leben lang begleitet hat. Und das ist tatsächlich ein faszinierender Aspekt bei dieser Person. Carson McCullers war ein freier Geist in einer Zeit, die freien Geistern viele Steine in den Weg legte. Dennoch ging sie trotz ihrer schweren Behinderung ihren Weg. Ist sie für junge Frauen heute ein mögliches Vorbild noch? Well, yes and no. I have always admired her for her freedom of imagination. She was very free on the page, which you can see if you read her work. She had no limits to her imagination. She really didn't care about conventions or society. So in that way, yes, I think she was great. But, you know, the thing about the way she lived was she not only had these dreadful diseases, but she didn't take care of herself. She lived hard. She drank. She smoked. She drank all day long. She smoked all day long. And she continued until the day she died. So you can either say, well, good for her. You know, she was had this hard life, but and in a way she abused herself. But she wasn't a person who took care of herself. So I would say, you know, follow her for her freedoms, and but just maybe look after yourself a little bit better. Also ja und nein, kann sie ein Vorbild sein? Also zum einen ist da natürlich das geschriebene Werk, da konnte sie sehr, sehr frei sein. Sie hatte da überhaupt keine Hemmung, sich auszuleben und auszuschreiben. Da ist sehr, sehr viel vorhanden, was als Vorbild taugen kann. Also aus Sicht des Scheren um moralische Fragen oder so. Auf der anderen Seite hat sie sich nicht sonderlich gut um sich selbst gekümmert. Also sie hat den ganzen Tag geraucht, sie hat den ganzen Tag gesoffen, muss man wohl sagen. Also sie bis zum Schluss, bis zu dem Tag, an dem sie starb. Also sie hat sich, wenn man so will, selbst missbraucht, um dieses Wort mal zu benutzen. Und insofern kann man das vielleicht zusammenfassen. Ja, also für die Kunst ist sie ein Vorbild, aber bitte, junge Frauen oder auch alle anderen, kümmert euch ein bisschen um euch selbst. Susan Vega ist hier zu Gast in der Tonart am Nachmittag. Es geht um Carson McCullers und das hat einen ganz einfachen Grund. Es gibt in 14 Tagen, da erscheint es, das neue Album Lover, Beloved, Songs from an Evening with Carson McCullers. Warum haben Sie für den Weg der Auseinandersetzung mit der Person Carson McCullers das Theater gewählt? This whole project came from a class I took back when I was in college. I took a musical ensemble theater class. And my teacher said, come in dressed as someone who is in the arts but no longer alive and be ready to field questions as though you're on television. So this was the assignment. And I chose her. And I loved it. I felt that this was exciting and fun. So I've been working on this since then, since 1980, something like that. So there's going to be a third production next year that will come out. It's called Lover, Beloved, An Evening with Carson McCullers. And there'll be a world premiere, and that will be announced in the spring of next year. So the problem that I've had is how to make someone's life live on the stage, how to bring out someone's inner world, their problems, their issues, their lifespan. How do you do that with song and with and have it live on a stage under the lights? And that's just been great fun. And that's it began as a little school project, and now I hope that this is the final production. Also das geht zurück zu einer Klasse, die sie im, also einen Kurs, den sie im College belegt hat. Und da hat der Lehrer gesagt, bitte kommt als jemand, zieht euch an wie jemand, den ihr bewundert und stellt euch vor, ihr werdet jetzt im Fernsehen interviewt als diese Person. Und da hatte sie halt Carson McCullers gewählt. Das war 1980. Und eigentlich beschäftigte sie das Ganze seit 1980, das muss man sich vorstellen. Und dann kam halt die Frage, wie kriege ich das hin, diese Person mit Leben zu füllen? Und da schien eben das Theater naheliegend. Also mit all den Lichtern, mit den Möglichkeiten, die das Theater hat. Und es gab halt diese erste Produktion, dann die Platte. Und im Frühling nächsten Jahres wird dann eine dritte Produktion anlaufen. Lover Beloved, Songs from an Evening with Carson McCullers. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis die Platte jetzt rausgekommen ist. Warum ist das so? Well, actually, you know, I've been working on the songs since those early days. There's two songs on this new album that were written back then. We probably could have done it at any point in the last few years. The reason that the album came out now is because there'll be a production next year. So it's in a sense a preview of the play. And so it's to kind of announce the new production that will happen next year. Also es gibt Songs, die sind schon, wenn man so will, sehr, sehr alt, weil sie über die ganzen Jahre immer daran gearbeitet hat. Und der Grund, warum das jetzt erscheint, ist tatsächlich als Preview für diese Produktion im nächsten Jahr. Susan Vega, thanks a lot for being with us. Thank you. Und wir hören jetzt ein Stück, das interessanterweise Harper Lee heißt. Und da geht es nicht um die andere, eine der anderen großen modernen US-amerikanischen Schriftstellerinnen, sondern es geht eben darum, dass Carson McCullers sagt, Bitte vergleicht mich nicht immer mit Harper Lee. Das ist was ganz anderes. Susan Vega. Virginia Woolf, she leaves me cold. I recognize the genius, but I'm twice as bold. I have more to say than Hemingway. Lord knows, compared to Faulkner, I say it in a better way. Graham Greene, he loves me. He loves my poetic sensibility. Catherine Ann Porter might be the best one now, but in about a year, I'm gonna show her how. Yes, I will. I said to Reeves the other day, Proust really is the man who comforts me in a way no other writer can. The timeless quality of the work, the length is very long. Believe me, Marcel Proust goes on.